Wien 2, Springergasse 27. Wohnung der Familie Gutfreund. Mein Vater war Goldschmied. Zur Hochzeit fertigte er selbst die Ringe an. Er hat mit Absicht keine Punzen in die Eheringe gestanzt, was sich später als gut und schlecht herausstellen sollte. Meine Eltern führten eine sehr gute Ehe. Meine Mutter hat meinen Vater sehr geliebt. Mein Vater hatte im Herbst 1937, als meine Mutter mit mir schwanger war, einen Schlaganfall. Danach war sein Arm gelähmt. Nach der Machtübernahme durch die Nazis sprachen meine Eltern über die Zukunft. Da sagte mein Vater: »Der Burscherl muss leben.« Als meine Mutter im Juni 1942 mit mir unterwegs war, wurde mein Vater abgeholt. Er wurde nach Malitrostenetz deportiert und gleich nach seiner Ankunft erschossen. Danach lebten meine Mutter und ich in einem Versteck. Die Nazis fanden uns dort und wir wurden am 8.1.1943, 2 Tage nach meinem 5. Geburtstag, nach Theresienstadt deportiert. Ihren Ehering konnte sie behalten, weil er als wertlos galt. Aber es wollte auch niemand Brot dafür tauschen. Und so habe ich ihn noch heute. Ich kann mich an sehr wenig aus dem Konzentrationslager erinnern. Eine Erinnerung: wir Kinder sahen immer die Karren mit den Leichen, die von Menschen gezogen wurden. So spielten wir auch Leichen führen. Als mein damaliger Freund mit seiner Mutter abtransportiert wurde, wollte ich auch mit. Meine Mutter ging mit mir hin. Die SS hat sie geschlagen und zurückgeschickt. Warum wir nicht deportiert worden sind, kann ich nur vermuten. Meine Mutter hatte die Arbeit, Glimmer zu spalten. Der wurde für die elektronischen Geräte im Flugzeug gebraucht. Vielleicht hat sie so gut gearbeitet. Außerdem war sie ein Mischling. Ihr Vater war nicht jüdisch. 2 seiner Töchter waren mit Juden verheiratet und als die Nazis einmarschierten, hat er einen Schlaganfall erlitten und ist daran gestorben. Die ältere Schwester meiner Mutter, Herma, konnte 1939 nach Bogotá flüchten. Die jüngere Schwester, René, wurde nach der Scheidung der Eltern katholisch erzogen. Sie war zwar auch ein Mischling, aber der Rechtsanwalt, bei dem sie arbeitete, schützte sie. Sie war den ganzen Krieg über in Wien und schickte meiner Mutter und mir jede Woche 1 oder 2 Päckchen mit Essen. An die Befreiung durch die Russen kann ich mich auch erinnern. Meine Mutter ist mit mir zu Fuß nach Prag gegangen und von dort nach Wien zurückgekehrt. Es ist mir sehr wichtig, dass es jetzt diesen Stein für meinen Vater gibt. Kurt Gutfreund, Chicago, USA.